wie wir erbebten, als wir zwei im Tanze schwebten. Du brauchst mich, ja, du brauchst mich. Mann an deiner Seite, auch wenn du ihm scheinbar mehr gibst, du ziehst ihn in die Nacht. Die Schatten werden länger, es wird Abend, ehe dein Tag begann. Die Schatten werden leer.